Hallo, hallo, hallo and good morning. Hallo, hallo, hallo und guten Morgen. So look, Ciao. Jesus, and I really like how this brings this is in this interesting context. Ich mag es wirklich, wie es in diesen interessanten Kontext gebracht wird. Jesus embraced this suffering. Jesus hat dieses Leiden angenommen. He gave us an example. Er hat uns ein Beispiel gegeben. But look the conclusion that Peter draws in verse 24. Aber sieh dir die Schlussfolgerung an, die Petrus in Vers 24 zieht. He said that he basically trusted God. Er sagt, dass er im Grunde genommen Gott vertraute. Look in verse 24. Schau in Vers 24. He himself carried our sins in his body on the cross. Er selbst trug unsere Sünden an seinem Leib am Kreuz. So look at this. Schau mal. If Jesus would have tried to avoid sufferings, your sins would have never been paid for. Wenn Jesus versucht hätte, dem Leiden aus dem Weg zu gehen, wären deine Sünden nie bezahlt worden. Let me tell you something. Ich sage dir etwas. This whatever suffering you will ever have to do for Jesus in your lifetime Was auch immer du in deinem Leben für Jesus erleiden musst, does not even compare es ist nichts im Vergleich to the suffering that you would have if Jesus would not have suffered for you. zu dem, was du erleiden müsstest, wenn Jesus für dich nicht gelitten hätte. Think. Stell dir vor, Had Jesus had the attitude to run from suffering, you would suffer eternally in hell. wenn Jesus die Gesinnung gehabt hätte, vor dem Leid wegzulaufen, würdest du auf ewig in der Hölle leiden. You know, Daniel has spoken so many times to me Daniel hat so oft mit mir gesprochen and made this statement. und diese Aussage gemacht. It's all a matter of perspective. Es ist alles eine Frage der Perspektive. Now, put any of your suffering that you might have to go through for Jesus Stell jedes Leiden, das du für Jesus durchleben könntest, in perspective with you having to suffer eternally in hell. in Relation dazu, dass du auf ewig in der Hölle leiden müsstest. Even 70 years of suffering is nothing. Selbst 70 Jahre des Leidens sind nichts. Nothing. Nichts. So think about this. Denk darüber nach. Jesus, he carried away your sins in his own body. Jesus hat deine Sünden an seinem eigenen Körper getragen. So Peter is basically trying to cause us to understand Petrus versucht uns im Grunde zu vermitteln, that in suffering we must embrace the redemptive purpose of God. dass wir im Leiden die erlösende Absicht Gottes annehmen müssen. You know, once I understood that there is a redemptive purpose in every suffering that I could ever possibly face. Als ich verstanden hatte, dass jedes Leiden, das ich jemals erleiden könnte, einen erlösenden Zweck hat, And like Peter, I'm not talking about consequences for your wrong choices. und wie Petrus spreche ich nicht von Konsequenzen für deine falschen Entscheidungen. Once I understood this, my life changed so dramatically. Als ich das verstanden habe, hat sich mein Leben völlig verändert. I give you a simple example. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. For many, many, many years, Viele, viele, viele Jahre lang I was in a mess because as a child I was sexually abused. war ich im Chaos, im Elend, weil ich als Kind sexuell missbraucht wurde. Even as an adult, my suffering was totally wasted. Selbst als Erwachsener war mein Leiden völlig umsonst. Even though that is not a suffering that God wanted. Obwohl das kein von Gott gewolltes Leiden war. Because God doesn't want the suffering of persecution either. It's nothing to do with God. Denn Gott will auch nicht das Leid der Verfolgung. Es hat nichts mit Gott zu tun. You see, God doesn't say, hey, pray that you will be suffering through persecution. It's good for you. Gott sagt nicht, hey, betet, dass ihr verfolgt werdet. Das ist gut für euch. No. Nein. God is simply telling us we have to have the right attitude when suffering comes. Gott sagt uns nur, dass wir die richtige Einstellung haben müssen, wenn wir leiden. So that's what God is trying to communicate to us. Das ist es, was Gott uns vermitteln will. So think. Überleg mal. Because of the redemptive purpose of the suffering of Jesus, Weil das Leiden Jesu einen erlösenden Zweck hat and he is our example, und er unser Vorbild ist, that means we can always find a redemptive purpose in our suffering. Bedeutet das, dass wir immer einen erlösenden Zweck in unserem Leiden finden können? Once I understood that, here is what I did. Als ich das verstanden hatte, habe ich Folgendes getan. I changed my attitude. Ich habe meine Einstellung geändert. And I said, Lord, I'm going to use all the suffering I went through because of my sexual abuse. Ich sagte, Herr, ich werde all das Leiden nutzen, das ich wegen meines sexuellen Missbrauchs durchgemacht habe. That's when I find healing. Das war der Moment, in dem ich Heilung fand. That's when I didn't have to live as a victim anymore. Das war der Moment, in dem ich nicht mehr als Opfer leben musste. That's when I closed the door to any kind of self-pity. Das war der Zeitpunkt, an dem ich die Tür zu jeder Art von Selbstmitleid geschlossen habe. And now listen. Und nun hört zu. Because I embraced the suffering I had as a child, today I can save other children who suffer. Weil ich das Leiden, das ich als Kind hatte, angenommen habe, kann ich heute andere Kinder retten, die leiden. So many children today are being transformed because I found the redemptive purpose in my suffering. So viele Kinder werden heute verwandelt, weil ich den erlösenden Sinn in meinem Leiden gefunden habe. So you have to understand that. Das musst du verstehen. Never waste any suffering in your life. Verschwende niemals ein Leiden in deinem Leben. So look, he says, Jesus carried our sins in his body on the cross. Schau, er sagt, Jesus trug unsere Sünden an seinem Leib am Kreuz. So that we would be dead to sin and live for righteousness. Damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben. Think. Denk mal nach. Jesus did not only suffer so that you can go to heaven. Jesus hat nicht nur gelitten, damit du in den Himmel kommst, but that you can live a life free of sin and in righteousness today. Sondern auch, damit du heute ein Leben frei von Sünde und in Gerechtigkeit führen kannst. What an incredible thought. Was für ein wunderbarer Gedanke. My sinful nature has been destroyed because Jesus was willing to suffer for me. Meine sündige Natur wurde zerstört, weil Jesus bereit war, für mich zu leiden. I can now live righteously because somebody else suffered on my behalf. Ich kann jetzt gerecht leben, weil jemand anderes für mich gelitten hat. And of course, there is this famous last part of this verse. Und natürlich gibt es den berühmten letzten Teil dieses letzten Verses. Our instant healing flowed from his wounding. Unsere unmittelbare, sofortige Heilung floss aus seinen Wunden. Of course, we know here he quotes Isaiah chapter 53. Natürlich wissen wir, dass er hier Jesaja Kapitel 53 zitiert. Which says, and by his stripes you were healed. Wo es heißt, und durch seine Striemen seid ihr geheilt worden. So your physical healing comes because somebody else physically suffered. Deine körperliche Heilung kommt also daher, dass jemand anderes körperlich gelitten hat. What would be whenever you have to suffer because of whatever persecution that comes to you? Was wäre, wenn du jedes Mal, wenn du wegen irgendeiner Verfolgung leiden musst? Instead of complaining, trying to find a way out or running away. Statt zu klagen, einen Ausweg zu suchen oder wegzulaufen. You say, thank you, Jesus. Du sagst, danke, Jesus, that I can also suffer. Dass ich auch leiden kann. And I'm going to use this suffering to bring healing to others. Und ich werde dieses Leiden nutzen, um anderen Heilung zu bringen. Tomorrow I'm going to start with an incredible story that I heard. Morgen werde ich mit einer außergewöhnlichen Geschichte beginnen, die ich gehört habe. See you tomorrow. Bis morgen.